den letzten Takeover. Money Rain Soldier, deutscher Rap wird geballert, so wie dein Honey auf Coca. Ihr seid Host, die Szene muss sich für mich bücken und saugen. Es ist wie nach dem Fick mit mir, ihr geht auf Krücken nach Hause. Ihr Bitches seid durchschaubar, erst nach Features betteln. Und wenn es nicht klappt, dann hinterm Rücken Beefs anzetteln. Jetzt macht dieser Lasker-Bitch-Moves im Hintergrund. Ich schwöre dir, ich schlag dich, Bastard, bis zu Behinderung. Die ersten Talentierten, die mit Anglizismen kamen. Lass die Apokalypse kommen wie Antichristen-Clans. Ihr seid keine G's und es gibt keinen, der Coke stickt im Business. Wenn ich vor dir steh, dann ist die Mondfinsternis nicht. John Webber, Don Rapper, laber nicht von Money. Du bist jeden Tag im Jobcenter. Rapper denken, ich wäre nur Popsänger. Doch ich komm in deine Town und baller mit der Glockpenner. Und du gehst zu Boden nach dem Kopfgriffer. In der Jeans-Tasche das Money-Player. Deutscher Rap mit dem Army-Flavor. Fühle mich wie ein Superstar, doch wie so geht jeder Junkie Major. Anfangs wart ihr alle Hater, heute seid ihr Fans. Ich rap nicht für euch, denn ich rap nur für die Euros und den Band. Jeder kennt uns, jeder beitet, ihr seid im Ernst damit gehypt. Denkt ein paar Jahre zurück, wir waren die Ersten mit dem Style. Geht in Deckung, wenn der Lauf in eure Richtung zieht. Wir schießen Kugeln auf diese Industrie. Weil wir ab heute nicht mehr mit jedem sind. Wenn du mit uns ficken willst, rechne mit Gegenwind. Money Rain Entertainment. Money Rain Entertainment. Money Rain Entertainment. Money Rain Entertainment. Jetzt kommt nicht das, was die Kritiker erwarten. Das sogenannte dritte Rad am Wagen. Hol die Big Box aus den Kippenautomaten. Inhalier den Rauch mit Stolz, jetzt wird mit Business Class gechartet. Diese Bitches sind Blamage und ich geh meinen eigenen Weg. Fühle Freiheit und Frieden beim Freitagsgebet. Juris Takeover, dein Game Over, mein Fame Over. Haters, International Business, jeder will J. Joe andrehen. Ob in Pelz oder Leder, Juri sieht verdammt gut aus. Etwas abgehoben und arrogant, auch bin kein Astronaut. Du wirst hysterisch, wenn du Juri in nem Grand Coupé siehst. Ich bin Champions League Dicker. Franck Ribéry, Latitec Ballapper Rapper, heute querschnittsbehindert. Und lass die Penner zittern, als wär ich der Winter. Tödlich wie Napalm, königliches Dasein. Yeah, Deutschlands persönlichster Staatsfeind. Ich bin King, brauch von dir Lauch, keine Bestätigung. Danke Frank White für die Aufenthaltsgenehmigung. Ich will Beef, Dicker, hoff, dass Rettung kommt. Es ist Juri Gotti, aka Teflon Don. Geht in Deckung, wenn der Lauf in eure Richtung zieht. Wir schießen Kugeln auf diese Industrie. Weil wir ab heute nicht mehr mit jedem sind. Wenn du mit uns ficken willst, rechne mit Gegenwind. Money Rain Entertainment. Money Rain Entertainment. Money Rain Entertainment. Money Rain Entertainment. Yeah. Was geht ab, Soldiers? Was geht ab, Rap Deutschland? Ich hab euch hingehalten. Ihr habt lange auf ein Statement gewartet. Doch wer könnte es besser sagen als... Noch ein letztes Johnny Sunny Takeover. Money Rain Soldier. Rechte Hand ein Playboy Bunny, linke Hand die Daytona. Sie nennen mich Sunny Player, ich lass Top Models ziehen. Cocaine Bubbles in dem Boss Orange Jeans. Nur ein Unmann kann mit Geld in den Clubs rumschmeißen. Sich mit Belvedere Flaschen zeigen. Bitch, ich will die Weltherrschaft an mich reißen. Ich empfinde heute für das Rap Game Trauer. Irgendwelche Schwuchtel machen Champagne Shower. One Man Show, lade die Text, Bitch. Damals Koksnasen im Packets, was für Faggots. Heute sind Deutschrapper mit Hochschlafen beschäftigt. LCD-Verkäufe und Schatz, es geht da draußen ums Geschäft. Und auf einmal macht jetzt jeder hier auf Autotune und Trap. Gib beim Motherfuck, wenn Rapper mich in Interviews erwähnen. Von Bitch-Moves reden, doch nicht ihre Business-Moves erzählen. Keiner glaubt, dass du Stoffverticker bist. Jeder weiß, wer der Boss im Business ist. Denn wenn ich einmal beginne, gibt es eine Sonnenfinsternis. Motherfucker, salutiert dem General, ich lade meine Vollautomatik, Alla schon Ballerbullet, so lange in dein jämmerlichen Body bist du Penner, dann im Flammen stehst. Wie nach einem Molotower-Cocktail, du Bitch. Mich interessieren keine Rap-Disses-Machtkämpfe, weil ich mich von diesem Drecksbusiness abwende.